Pictures present herein, Ballermann 6, oder 6 Patronen für Ballermann! Die Deutschen fahren, weil es halt schick, auf die Insel, welch ein Glück. Die Mallorca wird genannt, umgeben ist mit schönem Strand. Dort wird dank des Urlaubsgeldes, sofern man hat bekommen welches, dann die Sau rausgelassen und rumgehurt, es ist kaum zu fassen. Leute, fahrt zu Ballermann, Ballermann, wo man die Sau rauslassen kann. Und das Stöckel wild erlegt, dass man kurz aufs Kreuz gelegt. Leute, fahrt zu Ballermann, Ballermann, wo der Spießer zeigen kann, was man heute unter Deutsch versteht. Und die Umerziehung zeigt sich als Prolet. In Spaniens Sonne tun sie braten, lassen dort ihre Dukaten. Bierbauch, Rink und Schwabbelpo, ein echtes RTL-Niveau. Dank dem Geld, das sie dort ließen, musste hier manch Firma schließen. Die mangels Kaufkraft es hart getroffen, weil die Kohle am Ballermann versoffen. Leute, fahrt zu Ballermann, Ballermann, wo man die Sau rauslassen kann. Und das Stöckel wild erlegt, dass man kurz aufs Kreuz gelegt. Leute, fahrt zu Ballermann, Ballermann, wo der Spießer zeigen kann, was man heute unter Deutsch versteht. Und die Umerziehung zeigt sich als Prolet. In der Nacht liegt dann am Strand, eng umschlungen manch Paar im Sand, auf dass man nicht darüber falle, es ist nicht die erste Sündenfalle. Man lässt dort die Hüllen fallen, zeigt Titten, Ärsche, schön die Prallen, damit man was zu strunzen hat. Macht man auf Macho nimmer satt. Leute, fahrt zu Ballermann, Ballermann, Ballermann, wo man die Sau rauslassen kann. Und das Stöckel wild erlegt, dass man kurz aufs Kreuz gelegt. Leute, fahrt zu Ballermann, Ballermann, Ballermann, wo der Spießer zeigen kann, was man heute unter Deutsch versteht. Und die Umerziehung zeigt sich als Prolet. Der Bundesbürger ist gebildet, äfft nach, was er in der Zeitung findet. Drum auf zu Jürgen Drews, verblöden das Hirn auf Durchzug und veröden. Wo Touristen die Insulianer scheuchen und aus Eimern den Suff einsäugen mit Schläuchen. Ach, was ist es dort doch so schön, kann vor Menschenmassen das Meer nicht sehen. Leute, fahrt zu Ballermann, Ballermann, Ballermann, wo man die Sau rauslassen kann. Und das Stöckel wild erlegt, dass man kurz aufs Kreuz gelegt. Leute, fahrt zu Ballermann, Ballermann, Ballermann, wo der Spießer zeigen kann, was man heute unter Deutsch versteht. Und die Umerziehung zeigt sich als Prolet. Wer abends auf Schnapsleichen schaut, sieht, wie man ihnen die Geldbörse klaut. Nepper, Schlepper, Bauernfang, Parole Spaß und Niedergang. Oh Mann, es sind die letzten Pfeifen, den Rest will ich ihm mir besser verkneifen. Am Tag die Hitz die Haut ansenkt, so einen Urlaub möcht ich nicht mal geschenkt. Leute, fahrt zu Ballermann, wo man die Sau rauslassen kann und das Stöckelwild erlegt, dass man kurz aufs Kreuz gelegt. Leute, fahrt zu Ballermann, wo der Spießer zeigen kann, was man heute unter Deutsch versteht. Und die Umerziehung zeigt sich als Prolet. Leute, fahrt zu Ballermann, wo man die Sau rauslassen kann und das Stöckelwild erlegt, dass man kurz aufs Kreuz gelegt. Leute, fahrt zu Ballermann, Leute, fahrt zu Ballermann, fahrt doch zum Ballermann. Wir haben ein Idol, Harald Juncker. Wir kriegen den Hals nicht voll, wie Harald Juncker.